Kundgabe 3779. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.05.1946. Unbegrenzte Macht Gottes. Auswirkung des Willens. Der Himmel und Erde erschaffen hat, dessen Macht ist unbegrenzt. Bedenket dies, so ihr schwachgläubig und ängstlich seid. Dem Willen des Menschen lässt er wohl die Freiheit. Doch sein Wille lenket die Auswirkung dessen, was menschlicher Wille angebahnt hat. Und darum fürchtet nichts, solange ihr euch dem Willen Gottes untertan machet, solange ihr ihm zu Diensten sein wollet. Denn dann kann menschlicher Wille nichts anderes gebären, als was gut ist für eure Seelen. Und auch euer leibliches Wohl findet Beachtung, je nach eurem Glauben. Nehmet dies zur Kenntnis, dass einer immer für euch sorget, leiblich und geistig, wie er es euch verheißen hat, dass seine Macht unbeschränkt ist, seine Liebe übergroß und sein Wille nur eurer Errettung aus geistiger Not gilt, dass ihr nicht einen Augenblick von ihm verlassen seid, so ihr ihn nicht verlasset, so euer Wille die Vereinigung mit ihm anstrebt. Es ist große geistige Not auf Erden. Es ist ein Zustand äußerster Hoffnungslosigkeit. Und wenige nur sind es, die in Verbindung bleiben mit ihrem Vater und Schöpfer von Ewigkeit. Diese wenigen aber können ohne Angst und Sorge leben auf dieser Erde. Es sind seine Kinder, die der Vater treulich hindurchführet durch das Erdenleben heim in sein Vaterhaus. Die große Dunkelheit auf Erden ängstigt auch eure Seelen. Doch das Licht aus den Himmeln wird eure Angst verjagen, denn es ist von Gott, und Gottes Gaben sind wahrlich nicht ohne Wirkung für den, der sie dankend aus seiner Hand entgegennimmt. Was irdisch euch mangelt, ersetzet mit geistigen Gaben, und ihr werdet weit reicher bedacht sein und keine Not haben, denn ihr bedenket die Seele, die unsterblich ist und in Kürze euren Leib verlässt. Doch bitten dürfet ihr jederzeit, dass Gott auch euer irdisches Leben erträglich gestaltet. Und so ihr ungezweifelt glaubt an seine Hilfe, wird sie nicht ausbleiben, denn Gottes Macht ist unbegrenzt. Er kann euch helfen und seine Liebe wird euch helfen, so ihr in Wahrheit seine Kinder seid und ihm schrankenlos vertraut. Ergebet euch in seinen Willen, denn er allein weiß, was gut ist für euch. Er führt euch durch die Nacht zum Licht. Er lässet euch niemals allein, sondern wandelt ständig neben euch. Er streckt euch seine Hand entgegen, die ihr jederzeit erfassen könnt. Und unter seiner Führung werdet ihr recht gehen. Ihr werdet euer Ziel erreichen, wenngleich euer Weg mitunter mühevoll und dornig ist. Seine Liebe behütet euch, dass ihr nicht Schaden leidet. Amen.